an diesem Ort bleiben. Und sag ich mir. Sicher, es ist schreckliches Geschehen. Wir wollen im Palast verbergen. Herodias, ich fange an zu erzittern.